1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Wir haben ein kleines Problem. Der Vorspann im Fernsehen ist später abgefahren als unser Vorspann im Radio. Jetzt sind wir im Fernsehen auch da und jetzt kann ich alle gemeinsam begrüßen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht, eine offene Talk Radio Runde. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr kennt unsere Telefonnummer, die ist kostenfrei für euch, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute heißt Laila und sie ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Laila. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, das macht gar nichts. Um was geht's denn? Sag mal so eine Überschrift. Ja, eine Überschrift. Ich glaube, das ist so verwirrt, da finde ich keine. Leg also einfach los. Ja, also wie gesagt, ich bin 18 Jahre alt, ja, und habe mich vor knapp 4-5 Wochen mit meinem Freund getrennt und ja, habe dann einen Abend in einer Bar verbracht und ja, meinen Kummer ein bisschen weggetrunken, mhm, und habe dabei halt einen Kellner kennengelernt in dieser Bar. Ja. Und ja, ich war halt ein bisschen länger da und wir haben uns halt auch zusammen unterhalten und alles, mhm, und ja, war halt alles in Ordnung und haben dann halt auch Telefonnummern aufgetauscht, mhm, und aber man ist ja alleine nach Hause gegangen. Genau, man ist alleine nach Hause gegangen. Wurde geknutscht? Nee, gar nichts, überhaupt nichts. Es geredet. Wurde sich nur gut unterhalten. Richtig, ja, genau. Okay. Und ja, das hat sich wohl dann ja so gut zwischen uns verhalten am Anfang, dass wir dann mehr miteinander telefoniert hatten, ja, und uns auch so getroffen hatten. Ich dann öfter mal dahin gegangen bin, was trinken, was essen mit Freundinnen, mhm, und ja, man hat sich halt öfter gesehen und damals dachte ich halt auch, er ist so ja Mitte 20. Ja. Und ja, das war aber für mich alles so auf freundschaftlicher Basis. Nun sind 4 Wochen vergangen seitdem, ungefähr. Richtig, genau. Wie ist denn der Stand der Dinge heute? Ja, der Stand der Dinge heute ist, dass er sagt, dass er mich unsterblich liebt, dass, mhm, ich die Frau seines Lebens bin. Und ja, er verfolgt mich immer im kompletten Alltag. Ach so, die Sache ist jetzt gar nicht mehr lustig, sondern der nervt dich. Genau. Ach so. Also, so. Also im Klartext, du willst gar nichts von dem. Genau, für mich war das alles freundschaftlich. Mhm. Richtig, weil ich hatte 3 Jahre eine Beziehung und ja, ich wollte jetzt nicht direkt Hals über Kopf. Ich dachte schon, wie schön, da hat Laila sich gleich sofort wieder toll verliebt und alles ist gut und wir hätten uns verabschieden können. Ich hätte dir gratuliert und das wäre es dann gewesen. Aber nein, nee, das ist problematischer. Ja, der genau, hängt dir an der Backe. Der ist wie alt, sagst du? Er ist 38 jetzt. 38? Richtig, er ist 20 Jahre älter als ich. 38. Und der, kann man jetzt so weit gehen, dass du sagst, der stalkt mich? Ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen. Also wie macht sich das denn deutlich? Oder wie belästigt er dich denn? Ja, also es ist so, nachdem ja wir halt diesen vernünftigen, normalen Kontakt hatten, hat er dann irgendwann gesagt, wie gesagt, dass er sich in mich verliebt hat und alles. Mhm. Und ja, aber auch auf so eine reinsteigernde Art und Weise, dass ich gesagt habe, das möchte ich so nicht, dass es besser ist, dass wir den Kontakt abbrechen. Ach so, das hast du so klar gesagt. Genau. Du hast klar gesagt, ich bin in dich nicht verliebt, du hast sogar gesagt, ich möchte den Kontakt abbrechen. Richtig. So, und was passierte und dann? Ja, er hat dann angefangen, jeden Tag SMS zu schreiben und anzurufen, egal welche Tages- und welche Nachtszeit. Mhm. Und ja, damit hat es halt eigentlich so leise weinend angefangen. Was ja, soweit nun mal nicht so schlimm ist, kann ich ja nicht rangehen. Mhm. Wir reden ja jetzt eigentlich nur von einem Zeitraum von 4 Wochen. Vor 4 Wochen, genau, hast du ihn kennengelernt. Seit wie vielen Wochen oder Tagen ist es denn so richtig schlimm? Also so richtig schlimm ist es jetzt, ja, seit den letzten 2 Wochen, mhm, also extrem. Was ist das Schlimmste, was dir auf die Nerven geht? Ja, er verfolgt mich in meinem Alltag. Also, was heißt er das? Ist, ja, ich arbeite nebenbei, neben der Schule her auch noch auf 400-Euro-Basis so. Mhm. Und er weiß halt, wo ich arbeite, und er kommt da jedes Mal hin, wenn ich arbeite. Wenn er jetzt nicht weiß, wann ich arbeite, dann kommt er hin und guckt. Was heißt, was arbeitest du da? Ja, ich arbeite im Sonnenstudio. Im Sonnenstudio, okay. Dann kommt er, in das Sonnenstudio rein und bequatscht dich dann? Entweder geht er rein, geht sonnen, nimmt immer die Bänke, aber dann, die dann möglichst lange noch laufen. Mhm. Und oder er ist dann, setzt sich nach dem Sonnen dann nochmal hin und trinkt extra einen Kaffee und was weiß ich was und versucht halt da zu sein. Er versucht wahrscheinlich dann auch mit dir zu reden. Richtig, wie, klar. Wie verhältst du dich? Redest du mit ihm? Nee, ich versuche ihn zu ignorieren. Also mhm. Es ist auch total beklemmt, wenn er da sitzt, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Kann ich gut verstehen. Wäre für mich auch, auch beklemmt. Richtig, ja. Genau. Und also ich arbeite und dann sitzt er da und sagt mir, du weißt, wie sehr ich dich liebe, komm zu mir, ich brauch dich. Und Was ist denn so mit dem Typ los? Weißt du irgendwas über den? Ja, das ist es ja. Das hat im Prinzip auch abgesehen davon, dass er sich so unsterblich in mich verliebt hat, noch einen ganz anderen Nachgeschmack gekriegt. Ist halt so gewesen, dass er damals mir gesagt hat, dass er auch Probleme hat. Hm. Und dass er jetzt demnächst die Tage vors Gericht muss, mhm. weil seine Ex-Freundin ihn angezeigt hat wegen sexueller Nötigung bzw. versuchter Vergewaltigung. Ach du lieber Gott. Ja, und welche Rolle spielst du da jetzt in diesem seltsamen Theater? Ja, es ist halt so. Also mir gegenüber hat er das alles abgestritten und er hat halt... er ist an dem Tag halt dahin gegangen und ich habe halt gefragt, wie alles gelaufen ist. Und er hat gesagt, ja, dass er 4 Jahre gekriegt hat, die aber ausgesetzt auf 2 Jahre Bewährung sind. Ja. Und dann hat er einfach gesagt, er hätte riesen Glück gehabt und alles. Und dann hat er sich aber irgendwie verplappert und hat gesagt, ja, er hätte Angst um seinen Ruf, weil er ist Kellner, ihn kennt ja jeder. Und morgen steht was in der Zeitung über ihn. Und am nächsten Tag dachte ich mir so, ja, guckst du mal, was denn so in der Zeitung steht. Und da war halt auch sofort ein Riesenbericht, konnte man gar nicht übersehen. Mhm. Und in diesem Bericht stand halt erstens, dass er, wie gesagt, 38 Jahre alt ist, was ich total nicht wusste. Zweitens, wie gesagt, seine Verurteilung auf diese 2 Jahre Bewährung. Mhm. Und er hat halt schon mal im Knast gesessen, kam raus. Einmal wegen, aber welche Rolle spielst du da in dem... Ja, er hatte halt mich als seine Verlobte angegeben, habe ich im Nachhinein erfahren. Alter, das ist ja heftig. Richtig. Es ist aber niemand von der Polizei zu dir gekommen und hat dich befragt. Nein, es hat mich niemand angeschrieben, kein Gericht, nichts. Stand das auch in der Zeitung, dass er dich als seine Verlobte angegeben hat? Ja, richtig. Es stand halt, wie gesagt, da drin. Woher weißt du, da stand doch in der Zeitung dein Name nicht. Nein, es stand da drin, dass er, wie gesagt, diese 4 Jahre Gefängnis gekriegt hätte, ja. Allerdings 2 Jahre Bewährung bekommen hat, weil er erstens einen 8-jährigen Sohn hat, ja. Mit Erkrankungen, wo er sich drum kümmern muss, und weil er eine Verlobte hat. Okay, aber woher weißt du, dass er dich angegeben hat als Verlobte? Ja, dein Name stand doch nicht in der Zeitung. Ja, klar. Ich habe den Artikel ja, wie gesagt, gelesen und dann habe ich ihn halt gefragt, wer denn die Verlobte ist, weil er nichts gesagt hat vorher. Achso, dann hat er zu dir gesagt, er hat das dann zu dir gesagt, dass er dich angegeben hat. Richtig, das hat er mir dann gesagt. Mensch, Laila, das ist ja eine Geschichte. Da bist du ja an was reingeraten. Richtig. Also, Fakt ist, der Karl geht ja tierisch auf den Senkel im Moment. Ja, absolut. Du hast dem ganz klar gesagt, dass du von dem nichts willst. Und du hast ihm ganz klar gesagt, dass er dich in Ruhe lassen soll. Richtig. Und er reagiert, trotzdem belästigt er dich. Richtig. Und vor allen Dingen sagt er mit einer solchen Überzeugung in der Stimme, dass er weiß, dass ich ihn liebe. Mhm. Aber wirklich krankhaft. So, jetzt pass auf. Wenn der Typ eine Bewährungsstrafe hat, hängt dessen Schicksal wirklich an seinen Faden, an seiner Zukunft. Gib dem noch einmal einen Warnschuss, dass er dich in Ruhe lassen soll. Wenn er dich nicht in Ruhe lässt, gehst du zur Polizei. Das sag ihm so. Ja. Das wird ja wohl Warnung genug für ihn sein, dass er einen großen Bogen um dich herum macht. Denn wenn er sich jetzt etwas zu Schulden kommen lässt, wenn das also stimmt, aber es scheint ja zu stimmen, du hast es ja so gelesen auch, Ja, klar. Dann ist aber zappenduster für den. Ja, ich habe es ihm aber auch im Prinzip ja schon so gesagt. Ich habe ihm gesagt, weil er gesagt hat, er wird mich nicht in Ruhe lassen. Und was hast du ihm gedroht? Ja, ich habe gesagt, wenn du nicht das machst, also im Prinzip, wenn du dich weiterhin bei mir meldest, wenn du bei mir auf der Arbeit aufkreuzt, wenn du bei mir zu Hause stehst, das alles, dann gehe ich zur Polizei. Dann das hast du so klar gesagt. Wahl. Okay, ja. Ich vermute mal, du hast es vielleicht zu vorsichtig gesagt. Ja. Zu zurückhaltend, vielleicht auch so, dass der das gar nicht richtig ernst nimmt. Ja. Sag es ihm noch einmal, aber sauernst. Mhm. Und bei dem kleinsten Vergehen seinerseits sitzt du bei der Polizei und meldest das alles. Ja. Würde ich dir raten. Ja, wäre wahrscheinlich das Richtige. Ja, was sollst du dir das Leben schwer machen lassen von so einem Kerl? Das ist ja grauenhaft. Ja klar, und nach den ganzen Vorstrafen und allem habe ich natürlich auch Angst. Das zudem. Abgesehen davon, dass es natürlich irre belästigend ist, wenn du aus dem Haus gehst und Angst haben musst, der taucht gleich um die Ecke irgendwo auf und beobachtet dich. Ja, richtig. Oder kommt in ein Sonnenstudio und sitzt da doof rum. Ja, richtig. Ja. Also so würde ich es machen, leider. Ja. Klare Ansage. Ja. Hoffentlich bist du ihn dann los. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer wird. Ah, ich glaube nicht. Ja. Da muss man dann schon mal harte Bandagen auffahren, damit solche Leute das auch kapieren. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir. Gut. Alles Liebe. Ja, tschüss, Leila. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und ich begrüße sehr herzlich die Ingrid. Die ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ingrid. So, um was geht's bei dir? Ja, bei mir ist die Sache, ich habe eine Erbkrankheit. Ja, was ist das für eine Krankheit? Ja, die nennt sich Cushman-Steinert. Das ist eine Muskelerschlaffung, gleichgesetzte Muskelschwund. Ja. Das heißt also, meine Muskeln erschlaffen mit der Zeit immer mehr und mehr. Ich werde das immer schwächer. Das hattest du von Geburt an? Nein. Nein. Das habe ich letztes Jahr im Dezember erst erfahren. Ach so. Das heißt also, ich hatte eine Cousine, die hat das gesagt, ihr seid 17 Lebensjahr. Und ist also immer weiter ins Schwach geworden, so dass es mit 44 dran gestorben ist, also bedingt dran gestorben ist. Die hat, musste hinterher künstlich beatmet werden, künstlich ernährt werden, weil sie nicht mehr kauen konnte. Hat dann Lungenentzündung bekommen und ist dann daran gestorben. Und diese Erkrankung hast du jetzt auch? Ja, nicht nur ich, sondern meine Brüder auch. Und die bekommen, der Mann ist natürlich ein bisschen anders, die kriegen Schübe. Ja. Und ich habe das bei mir und meiner anderen Cousine, also Schwester von der einen Cousine, der geht das stetig und langsam. Lass uns mal über dich sprechen. Ja. Seit wann ist die Krankheit ausgebrochen? Letztes Jahr? Nein, die ist schon vorher ausgebrochen und festgestellt wurde letztes Jahr. Ich habe also gemerkt, dass ich auch mal nicht mehr auf Zehen gehen kann, beziehungsweise auf Hacken gehen kann. Aber mich wundert, dass man das so spät erst festgestellt hat, wenn das in der Familie so verbreitet ist. Nee, ist nicht verbreitet. Das ist das Problem ja. Meine Eltern haben es nicht gehabt, meine Großeltern haben es nicht gehabt. Na gut, aber die Brüder haben es und die Cousine hat es. Die haben es übertragen. Mhm. Und die eine Cousine hieß ja Huskelschwund, aber die anderen waren noch alle nicht erkrankt. Ach so. Meine Brüder sind jetzt 40 und 60 und ich bin 51. Und seit wann meine andere sind auch 51 und das ist alle erst später ausgebrochen. Seit wann sind deine Brüder erkrankt? Die sind ungefähr seit 3 Jahren erkrankt. Ah ja. Wie geht es dir denn jetzt aktuell, Ingrid? Im Moment geht es mir noch ganz gut. Kannst du gehen oder sitzt du im Rollstuhl? Ich kann nee, noch nicht. Also das zieht sich ja, meine Ahnung, das zieht sich ungefähr so 5 bis 10 Jahre hin. Also mein Bruder ist jetzt 3 Jahre erkrankt, der kriegt jetzt einen Rollstuhl. Das ist ganz schlimm bei ihm. Und bei mir ist es ja so, ich kann noch laufen, nur eben, ich falle auch öfter hin. Ja, das heißt, du kannst nicht so koordinieren oder hast nicht nur so eine Kraft in den Beinen? Manchmal habe ich die Kraft nicht, den Fuß hochzuheben, dann stolper ich und fall hin. Verstehe. Ja. Das Ganze ist wirklich eine Zurückentwicklung der Muskulatur. Ja, die erschlafft immer mehr und mehr. Und warum kann man dann daran sterben? Nein, man kann nicht daran sterben, man kann nur bedingt daran sterben. Wenn ich jetzt also fängt das ja oben an mit Kopf und Hände, Arme und Beine und so weiter. Und irgendwann fangen die inneren Organe ja auch an. Was fängt an? Dann fangen die inneren Organe ja auch an. Die inneren Organe, ich kann die müssen nicht verstehen. Die inneren Organe. Ja. Die Lungen zum Beispiel und meine Cousine zum Beispiel, die waren ja die Lungen, Herz Gott sei Dank noch nicht. Ist das aber die Herz? Konnte auch nicht mehr kauen, ne? Ach so, die konnte nicht mehr kauen. Nee, auch nicht mehr. Ist das Herz davon auch betroffen? Das war bis jetzt noch nicht, weiß ich nicht. Ich hatte nur von meiner Cousine, die 44 geworden ist, ja, miterlebt. Ich habe ja keine anderen Ansprechpartner. Mhm. Aber die Lunge war bei ihr schon betroffen? Ja. Obwohl das ja kein Muskel ist. Oder ist das ein Muskel? Ja, nee. Die Muskeln in den Lungen. Hat die Lunge? Muss also beatmet werden. Ach so. Mhm. Die konnten nicht mehr selber atmen. Mhm. Ja. Du hast gerade jetzt so viele Zahlen genannt, habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Wie lange hat deine Cousine gelitten oder wie lange war sie erkrankt, bis sie gestorben war? Sie hat über 17, wie sie es erkrankt hat und ist 44 gestorben. Ah ja. Hm. Was kann man gegen diese Erkrankung tun? Nichts. Nichts? Nein, gar nichts. Klare Ansage, gar nichts? Gar nichts. Man muss es über sich ergehen lassen, man muss abwarten. Genau. Hast du Angst? Ja. Das glaube ich. Man beobachtet sich da wahrscheinlich jeden Tag besonders genau. Ja, man denkt, wenn man das erfahren hat, da ist das mal ein Schock. Ich meine, okay, man hat es ja im Hinterkopf. Ja, man sieht ja die Brüder, die Cousine, man hat es im Hinterkopf. Mhm. Und dann hat man hinterher, wenn man so dann denkt, ja guck mal, vor 2 Jahren konnte ich den Kopf noch heben. Das heißt eben, ich habe auf dem Boden gelegen und habe dann Übungen gemacht, also Gymnastikübungen, und ziehe den Kopf, den Oberkörper und den Kopf noch hoch. Mhm. Ich ziehe den Kopf heute noch niemals mehr hoch, das ist 2 Jahre her. Mhm. Aber das geht bei dir ja noch. Das sind die Kleinigkeiten halt, die dann angefangen hat. Zwar nicht, das ist immer so an, wenn ich an eine Bushaltestelle komme und ich muss hier stehen auf einem Tisch, dann bin ich immer so getrippelt. Mhm. So hin und her, um überhaupt dann mal im Gleichgewicht zu halten. Ja. Dann sag ich, ja, was stimmt ja mit dir nicht, ne? Ja. Und dann fing das schon so langsam an. Und jetzt, wenn man so im Nachhinein denkt, was da alles so passiert ist. Wie ist das denn, kannst du deinen Haushalt führen? Ja, ja, sicher kann das ich geht, noch kann das ich kannst führen. Du. Also, hast du Kinder? Ich kann zwar beim Wasserflaschen zwar nicht normal aufmachen, sondern muss meine Hand etwas drehen, dass ich das also nach unten drehe dann. Ach so. Nicht mehr gerade, sondern muss ich die Flasche schräg halten und dann eben nicht andersrum drehen halt. Das heißt, irgendwann wird das Dosenöffnen zum Beispiel eine Schwierigkeit sein. Nee, das wird eine Schwierigkeit sein, aber da gibt es auch Hilfen. Mhm. Lebst du alleine? Nein. Ich habe eine Tochter, die lebt noch bei mir. Mein Sohn ist, hat eine eigene Wohnung. Mhm. Und ich habe einen Freund, ja. Ja. Der wohnt aber auch ein paar Straßen weiter. Wie geht dein Freund mit dieser Erkrankung um? Ja, ich habe ihm das gesagt, habe ihn aufgeklärt. Mhm. Habe ihm auch gesagt, was auf ihn zukommt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn du das nicht möchtest, dass du eine kranke Freundin hast, kannst du dich auch gerne von mir trennen. Ich bin damit einverstanden. Da hat er gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Mhm. Also, wer hältst du mir? Also. Wie lange seid ihr schon befreundet? 2 Jahre. Ah ja, also dann hat er das jetzt gerade so aktuell mitbekommen, richtig? Ja, Ich sehe es ja bei meinen Brüdern ja auch und bei meiner Cousine, mit der wir auch guten Kontakt haben, da sieht das ja auch was los ist. Hast du dich immer ein bisschen schlau gemacht, so im Internet, ob es andere Betroffene gibt? Ja, ich habe versucht, aber mein Neurologe hat gesagt, er hat den ganzen Amtszeit, der ist schon 50 Jahre in dem Beruf, nicht einmal diese Krankheit gehabt. Nicht einmal ein Fall das, mit dieser das Krankheit. Das sagt der Neurologe. Und jetzt sagt er, jetzt hat er mal 4 Fälle und die sind alle miteinander verwandt. Die 4 Fälle sind meine beiden Brüder, meine Cousine und ich. Ja, okay, das ist die Aussage des Neurologen. Hast du im Internet mal nachgeguckt? Nein, habe ich noch nicht. Hast du noch nicht? Weil ich mein, kein Internet habe. Sag nochmal, wie heißt diese Erkrankung? Buschmann-Steinert. Das ist also CH geschrieben, dann Use, SCH. Und dann Mann und dann Steinert mit T am Ende. Wäre ja für dich vielleicht interessant, wenn jemand zuschauen oder zuhören würde, hier bei uns. Ja, genau. Der, da hatte ich auch dran gedacht. Genau, der diese Erkrankung hat, um mit dir Kontakt aufzunehmen. Ja, richtig. Das würden wir natürlich. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Ja, der meldet euch natürlich gerne bei uns und wir würden den Kontakt zu Ingrid herstellen. Ja. Weil das ist natürlich immer interessant und hilfreich, wenn man mit mehreren zusammen ist, die in ähnlicher Weise erkrankt sind oder genauso erkrankt sind. Ja, genau. Wie die damit umgehen, vielleicht haben die besondere Tricks und weiß ja, ich was. Ja, da habe ich auch so eine Sache. Ich kann ja nur mit meinen Brüdern und Cousinen austauschen, anderen. Dann habe ich das wohl erlebt mit der anderen Cousine, aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Wie geht es denn deinen Brüdern zurzeit? Ja, denen geht es immer schlechter als mir. Die haben da ja mal, bei den Jungs ist halt, glaube ich, irgendwie Schürfe bekommen. Dann können die auch den Arm nicht mehr heben oder können die Beine nicht mehr richtig heben. Ja. Ein Tag zu meinem Bruder gesagt, wie geht's denn so komisch? Dann habe ich gesagt, ja, nicht komisch, geh immer so. Ja. Sag ich, Hartmut, du gehst komisch. Dann hat er mal geguckt und so und dann ist er auch zum Arzt gegangen. Na, und dann kam es dann raus. Mhm. Also der Neurologe hat zu dir gesagt, dass du nichts machen kannst. Frag's nochmal. Ich kann nichts machen, es gibt nichts dagegen. Auch keine auf Ernährung vielleicht besonders achten oder irgendwas? Nee, gar nicht. Es gibt nur eine Sache. falls mal meine Gelenke ein bisschen steif werden, dass ich dann also Krankenlöffel nehmen kann, damit ich die ein bisschen lockern. Mhm. Also heißt, ich soll in Bewegung bleiben. Ein Gendefekt ist das. Ich soll mich also nicht hinsetzen und Röpfchen drehen, ich soll weiter in Bewegung bleiben, so wie es eben gerade geht. Ja. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn jemand diese Erkrankung hat oder vielleicht einen Verwandten hat, der diese Erkrankung hat, die äußerst selten ist, an der Ingrid auch leidet, dann meldet euch doch vielleicht netterweise bei uns und wir stellen den Kontakt her und ihr könnt euch untereinander austauschen. Ja, das wäre dann vielleicht ganz toll. Das machen wir sehr gerne, Ingrid, wenn wir da helfen können. Das machen wir wirklich gerne. Das wäre ganz toll. Hoffen wir, dass irgendwas kommt. Danke. Zum einen und das andere hoffe ich natürlich sehr, dass diese Schübe bei dir sehr langsam sind und dass du noch viele, viele Jahre einigermaßen gut leben kannst. Wünsche ich dir wirklich sehr, ja. Liebe Ingrid, alles Gute. Ja. Von Herzen. Ja, mach so weiter, das ist spitzenmäßig. Dankeschön, schön, dass du sagst, freut mich. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt blind vor Wut. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in der Tat blind vor Wut sind. Also die kurz vor einem Ausraster sind, weil sie so kochen wegen irgendeiner Sache. Oder die bereits etwas Heftiges getan haben aus Wut, vor Wut. Also im Prinzip mit Menschen, die verletzt, betrogen oder belogen wurden. Wer von euch ist im Moment rasend vor Wut aufgrund irgendeiner Sache, die passiert ist oder die vielleicht schon eine ganze Weile passiert ist und ihr tragt es mit euch herum? Oder wart ihr mal rasend oder blind vor Wut und habt irgendetwas gemacht, was ihr im Nachhinein für gut erachtet, weil ihr sagt, das war richtig so, musste gemacht werden oder was ihr vielleicht auch bereut im Nachhinein? Blind vor Wut, unser Thema morgen. Ihr könnt natürlich mailen, euch anmelden unter domian@wdr.de oder morgen auch ab 0 Uhr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Blind vor Wut. Unser Thema morgen. Heute Freithemennacht und ich freue mich zu begrüßen den Philipp, der ist 19. Oh, hallo Philipp. Ja, hallo, guten Abend. Hallo Philipp. Ja, was ist mein Problem? Mein Problem, ich würde das allgemein mal unter Selbstvorwürfen also mit Selbstvorwürfen bezeichnen. Mhm. Ich wohne seit gut einem Jahr etwas mehr in meiner eigenen Wohnung, hab folglich den Haushalt meiner Eltern hinter mir gelassen. Ja. Nicht, weil ich mich mit meinen Eltern nicht verstanden habe, sondern vielmehr deswegen, weil ich selbstständig sein wollte. Ist schon mal ein guter Zug, finde ich. Ja, das stimmt wohl. Ja. Jetzt mache ich mir nur die Vorwürfe, dass als Resultat habe ich jetzt letztens, meine Mutter hat es angedeutet, herausgefunden, dass das Verhältnis zwischen meinen Eltern nicht mehr ganz so klappt, wie es vielleicht klappen sollte. Seitdem du weg bist, oder was? Ja, ja, richtig. Ach so, seitdem du weg bist. Ja, und deswegen diesbezüglich mache ich mir da die Vorwürfe. Ach, das ist ja verrückt. Also, bist du Einzelkind? Ja. Ja. Nur mal noch so, um die Fakten zu klären. Du hast eine eigene Wohnung. Wer finanziert die Wohnung? Das ist letztlich eine Eigentumswohnung meiner Mutter. Ach so, also brauchst nicht zu zahlen da. Nein, brauche ich nicht. Ist diese Wohnung weit weg von der Wohnung deiner Eltern? Na, etwa 50 Kilometer. Ach so, kann aber man gut erreichen. Doch 50 Kilometer. Ja, ja, richtig. Mhm. Was machst du beruflich oder bist du noch Schüler? Nein, ich bin derzeit in der Ausbildung. Ja, was lernst du? Ich lerne zurzeit Automechatroniker. Automechatroniker. Mhm. So, ausgezogen von zu Hause und du glaubst, dass jetzt deine Eltern sich nicht mehr richtig verstehen oder war da früher auch schon irgendwie was in der Luft? Es war früher hin und wieder mal ein Streit vorhanden. Das hat sich allerdings meist innerhalb von ein paar Stunden wieder gelegt. Mhm. Und wie ist die Lage jetzt? Ja, die Lage jetzt zur Zeit ist, nun ist voneinander etwas sehr distanziert, wenn ich das so beurteilen darf. Erzählen tut dir davon deine Mutter? Ja, meistens. Mhm. Hat dir das so klar formuliert? Seitdem du weg bist, ist es schlecht zwischen Papa und mir? Ja, ja, richtig, das hat sie so gesagt. Hat sie das sogar mit so einem kleinen Vorwurf verbunden? Du bist schuld daran, dass das so ist? Nein, das nicht. Sie hatte mir allerdings durchaus gesagt, dass seitdem ich weggezogen bin, ist das für sie zu Hause recht langweilig geworden. Dein Vater sagt nichts zu dir? Nee, mein Vater sagt nichts zu mir. Und wenn du dann da bist, wie ist es dann, wie ist die Stimmung dann? Nun ja, normalerweise, ja, es wirkt im Prinzip so, als wäre alles in Ordnung, aber wenn ich darüber nachdenke, kann man ja auch meinen, dass das nur aufgesetzt ist, damit ich mir keine unnötigen Sorgen mache. Natürlich. Andererseits erzählt deine Mutter dir ja schon heftige Sachen, ne? Ja, und dann kommt noch etwas hinzu. Ja. Ich habe das ja so herausgefunden und dann auch so hin und wieder, wenn ich das beobachte, ist das auch recht offensichtlich. Jedenfalls, dann habe ich mal abends eine Nachricht an meine Mutter geschrieben, von wegen, ob sie nicht noch einmal eventuell bitte versuchen könnte, dass das noch einmal klappt. Was klappt? Zwischen ihr und dem Mann? Ja, ja, richtig. Mhm. Darauf hat sie zu mir gesagt, von wegen, eventuell lässt sich das machen. Dazu müsste dein Vater allerdings weit netter zu mir sein. Nun ja, die Gelegenheit habe ich dann mal so aufgefasst, dass ich dann meinem Vater die Nachricht geschrieben habe, er solle das doch mal gefälligst machen, das mit dem Netter sein. Und naja, dann habe ich die ziemlich unfreundliche Antwort bekommen, dass mich das doch eigentlich gar nichts angeht und dass ich mich aus der Angelegenheit heraushalten solle. Ist ja vielleicht gar nicht so ein dummer Standpunkt. Ja, das ist zwar alles richtig, aber ich meine, so im Zusammenhang mit Hilfe und so weiter hätte ich eigentlich etwas mehr Dankbarkeit erwartet. Naja, ist dein Verhältnis zu deiner Mutter immer schon viel besser gewesen als zu deinem Vater? Ja, doch. Bist du Mamasöhnchen? Ja. Ja. Sozusagen. Sehr sogar, ne? Höre ich es aus deinem Lachen. Ja, doch. Aha. Und die Mama ist ziemlich traurig, dass der Philipp weg ist. Ja, doch. So, pass auf, jetzt will ich ja zunächst mal etwas sagen. Dich trifft aber auch nicht ein Fitzelchen Schultern. Deine Eltern sind erwachsene Menschen. Wenn die gute Stimmung zwischen denen oder die Ehe daran hängt, dass der Sohnemann zu Hause wohnt, ist die Ehe sowieso kaputt. Dich trifft überhaupt keine Schuld. Über kurz oder lang musst du eh ausziehen und führst dein eigenes Leben. Ich glaube, dass da wahrscheinlich schon sehr lange was im Argen ist zwischen deinen Eltern und dass das irgendwie übertüncht wurde. Ja gut, das kann natürlich sein. Finde auch, dass deine Mutter gar nicht solche Sachen, wie du sie mir gerade gesagt hast, dir groß sagen sollte. Denn das macht dir ja, wie du ja auch gerade zu mir gesagt hast, das macht dir ja irgendwie ein schlechtes Gewissen oder belastet dich auch. Ja, das ist richtig. Das ist verdammt nochmal ihr Bier. Das muss sie mit ihrem Mann klären. Und die nächsten 20, 30 Jahre wollen hoffen, dass sie noch viel länger leben, die beiden, müssen die so alleine klarkommen, weil du dein eigenes Leben gehst, deinen eigenen Weg gehst. Und du bist nicht der Kid der Ehe, weißt du? Und wenn dein Vater, gut, es ist vielleicht unfreundlich, dass er das so zu dir gesagt hat, aber im Grunde genommen hat er recht. Er hat letztendlich gesagt, das ist unser Bier, das müssen wir miteinander regeln. Er hätte es ein bisschen netter schreiben können, hast du recht, ja. Aber inhaltlich ist er auf der richtigen Linie. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass deine Eltern ein Eheproblem haben. Ja, das scheint wohl so zu sein. Ja, aber wahrscheinlich ein heftiges sogar. Ja, gut, dann war ich vielleicht zu idealistisch, dass ich dann meiner Mutter sagte, von wegen, sie solle das noch einmal versuchen. Ja, aber weißt du, das ist so nett von dir gemeint. Man soll es mal versuchen und soll netter zueinander sein. Da muss man ja erstmal wissen, was ist eigentlich der Konfliktpunkt zwischen den beiden? Ja, richtig. Das weißt du ja wahrscheinlich auch gar nicht. Oder? Nein, dann weiß ich leider nicht viel darüber. Siehst du? Das heißt, das ist deren Aufgabe, das zu lösen. Ich finde es, ich habe es ja gerade schon spontan zu dir gesagt, ich finde es gut, wenn Kinder relativ früh rausgehen und ihren eigenen Weg machen, als wenn die ewig bei Mama und Papa kleben bleiben, sondern so ihre eigene Schiene fahren. Wobei du ja nun sehr luxuriös deine eigene Schiene fährst, indem du in einer Eigentumswohnung wohnst, aber egal. Ja gut, das hat sich glücklicherweise ja, ergeben. Müssen wir gleich drüber reden, das ist halt so, wie es ist. Aber nochmal, schlechtes Gewissen musst du dir nicht machen. Sag deiner Mutter, dass sie sich um ihre Ehe kümmern muss. Wie auch immer, durch eine Beratungsstelle, Eheberatung, Familienberatung, was auch immer. Mhm. Aber nicht mit dir, du bist außen. Ja, in Ordnung, das ist verständlich. Ja. Lieber Philipp, ja. Wünsche ich deiner Familie, deinen Eltern alles Gute und dir auch. Danke. Bis dann. Ja, bis dann und vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, Philipp. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer für euch. Christoph hat angerufen, der ist 18. Hallo Christoph. Ja, hallo. Hallo Christoph. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe das ihren Kollegen auch schon erläutert. Und zwar habe ich jetzt, oder ich bin mit einem Mädchen zusammen, das erst 13 ist. Oh. Schwierig. Und, schwierig, um nicht zu sagen, eigentlich unmöglich. richtig schwierig und eigentlich unmöglich. Mhm. Ja, wie du sagst. Mhm. Wie lange? Wie lange schon? 3 Monate. Heimlich? Na, mehr oder weniger. Das heißt, ihre Eltern wissen nicht Bescheid? Ja, also ihre Eltern wissen schon Bescheid. Ja. Aber die wollen das nicht. Und deshalb müssen wir uns ja heimlich treffen. Habt ihr Sex miteinander? Nein. Gar nichts? Nein, also bis auf... nein, also wir sind noch nicht, sag ich mal, intim geworden. Hm. Bis auf? Bis auf Küssen. Ja. Wo hast du sie kennengelernt? Ich habe ihr Nachhilfe gegeben. Hm. Und mit der Zeit wurden eben aus den Nachhilfestunden dann immer weniger Nachhilfestunden. Und mittlerweile gibt es keine Nachhilfestunden mehr, weil sie eben ihren Eltern gesagt hat, dass wir, naja, irgendwie uns mögen und so weiter. Hm. Und jetzt müssen wir uns eben heimlich treffen. Hm. Wissen deine Eltern Bescheid? Meine Eltern? Ja. Ja, die wissen auch Bescheid. Was sagen die? Ja, die sehen das Ganze auch etwas kritisch, aber nicht so krass, ja, wie ihre Eltern... Weil ihre Eltern ja auch sehr konservativ sind und generell, auch wenn sie jetzt, sag ich mal, einen 13- oder 14-jährigen Freund hätte, das nicht ja, tolerieren. Ich sehe es auch kritisch und krass, Christoph. Ja. Auch um dich zu schützen. Sie ist ein Kind. Sie ist, ja, ein bisschen jugendlich schon, aber sie ist 13 Jahre alt. Du weißt, auf welch dünnem juristischen Boden du dich da bewegst, rechtlichen Boden du dich da bewegst. Ja, ja, klar. Die Eltern können dich anzeigen. Also was heißt anzeigen? Ich meine, ab wo können die mich anzeigen? Irgendwie? Weil sie 13 Jahre alt ist. Da geht es um eine Minderjährige. Wenn sie 14 wäre... Und sie will. Und die Eltern auch wollen. Mhm. Und dann kann man sich auf so ein Verhältnis einlassen. Aber da müssen diese Gegebenheiten erstmal da sein. So ist es äußerst schwierig für dich. Ja. Ich glaube ja, gut, dir ja so, was für einen Eindruck ich jetzt von dir habe, dass du da verantwortungsbewusst rangehst und dass du keine Neigung hast, dich mit Kindern abzugeben. Darum geht es ja auch gar nicht. Ich vermute mal, dass das Mädel auch schon weit entwickelt ist, oder? Dass sie gar nicht aussieht wie ja, eine 13. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also wir sind ja generell jetzt auch in der Zeit, in der gerade diese jungen Mädchen sehr weit entwickelt sind. Ja, also das glaube ich dir alles schon. Aber alleine, um dass du auf der sicheren Seite bist, würde ich, sofern das dein Herz irgendwie zulässt, würde ich dir raten, da aber ganz schnell rauszugehen aus dieser Geschichte. Du bist ein junger Kerl, es kann deine ganze Zukunft, kann das irgendwie irritieren zumindest. Es kann sehr unangenehme Folgen haben. Ja. Haben deine Eltern dir das nicht so erklärt? Ja, doch, die haben mir das auch in gewisser Weise so nahegelegt, aber... Weißt du, ich argumentiere mit dir im Moment nicht moralisch, sondern erstmal rein juristisch. Moralisch ist so eine andere Frage, dass, ich meine, du bist 18, sie ist 13, das sind ja auch schon doch Welten. Muss es sein? Ist es nicht interessanter für dich mit der Gleichaltrigen? Oder ein bisschen Jüngeren? Ja, na gut, wo die Liebe hinfällt. Ne? Ja, gut. Wo die Liebe hinfällt, ja schon. Man kann auch ein bisschen steuern und man kann auch noch wegbremsen. Man kann sich auch in was reinsteigern. Wahrscheinlich findest du sie sehr, sehr attraktiv und süß und das ist natürlich der Hauptantrieb. Aber natürlich bist du erfahrungsmäßig ihr weit überlegen mit einem 18. Ja. In dem Alter ist jedes Jahr ein gigantisches Ding, was man erlebt. Was machst du? Du bist Schüler noch oder Student? Ich mache gerade mein Abitur. Ja. Ich habe Sorge. Ich habe einfach Sorge. Ich habe Sorge. Ja. Ich habe Sorgen um dich. Und wenn die Eltern, du hast die Eltern so beschrieben, wie du sie beschrieben hast, also werden die auch zu gewissen Mitteln greifen? Manche finden das dann auch zu Recht. Tendenziell, ja, ja. Ja. Wann wird die denn 14? In 3 Monaten. Ja, aber auch dann habt ihr immer noch das Problem. Sie ist dann auch immer noch erst 14 und nicht 15 oder 16. Weißt du, du bist ganz, ganz an der unteren Kante zum Kind hin, bewegst du dich noch. Ja, wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn ich auch mit ihr nochmal darüber rede. Ja, wirklich. Wirklich. Es ist vielleicht auch jetzt noch in einer Phase, wo ihr beide das vielleicht mit einem gewissen Herzschmerz beenden könntet. Und dann ist das auch vergessen, das Ganze. Und ich bin ja froh, dass noch kein Sex gelaufen ist, dann hättest du nämlich noch mehr Probleme an der Backe. Nee, also ja, mit so juristischen Sachen, da will ich eigentlich auch nichts mit zu tun haben. Ja, ja. Also das ist meine ganz klare Position. Würde ich dir sagen, wenn du mein Freund wärst, wenn du mein Sohn wärst oder was weiß ich, würde ich dir das genau so sagen. Lass die Finger davon. Ja. Ja gut, ich denke, ich hoffe, dass sie das auch versteht dann. Sie wird es natürlich nicht verstehen. Mit 13 tickst du auch noch wieder anders und das ist jetzt eine Vernunftsüberlegung. Du bist ja, ich appelliere jetzt an dich, den Älteren und auch an den Erfahreneren, dass du da die vernünftige Lösung ziehst. Ja? Ich kann dir gar nicht mehr sagen, Christoph, das ist ein klares Statement. Ja, was auch noch wichtig ist, ich hätte gern eine 30 cm doppelte Pepperoni-Pizza mit Salami. Und Käse. Hör mal, Kleiner, verarschen kann ich mich selbst. Das finde ich völlig bescheuert, sowas. Weißt du das? Das finde ich völlig bescheuert. Man legt auch noch auf die feige Socke. Mann. Ich habe das ja schon öfters hier gesagt, das geht ja gar nicht um mich, dass ich mich da ärgere. Ich halte das aus. Es ärgert mich nur sehr für den nächsten Anrufer, der vielleicht ein ähnliches Problem hat und der das sehr ernst meint. Und dann möchte ich solche Hirnnäs nicht vor mir haben, die sich auf Kosten von anderen dann lustig machen und die Glaubwürdigkeit von anderen Leuten beschädigen. Das ist der Grund der Reaktion. So, jetzt machen wir weiter mit der Annemarie. Und Annemarie ist 72 Jahre alt. Guten Morgen, Annemarie. Hallo, Annemarie. Hallo? Ja. Ja. Ja, guten Abend. Guten Abend, Annemarie. Oder guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, das Gespräch eben, es tut mir leid. Ja, also ist es nun mal, da kommen wir nichts dran ändern. So ist es nun mal, ja. Ne? Das tut mir sehr leid. Und was geht's denn bei dir, Annemarie? Ja, also bei mir geht es darum, Jürgen, ich war ein bisschen enttäuscht, dich bei dem Pocher zu sehen. Oh! Weil ich schätze dich sehr und ich schätze auch die Sendung sehr. Also ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, dich bei diesem Pocher da zu sehen. Weil du ihn nicht magst? Ja, ist das so? Ja, was heißt ich? Bitte? Ja, ich frage dich ganz einfach, warum warst du enttäuscht, mich da zu sehen? Weil mir das nicht standesgemäß für dich ist. Weil du immer so eine tolle Sendung machst. Ja. Und bist so ein guter Berater in jeder Hinsicht. Ja. Und dann auf einmal habe ich dich in der Sendung gesehen. Das hat mich im Moment ein bisschen geschockt. Hast du denn auch gesehen, dass der Herr Oliver Pocher mich hier überrascht hat in der Sendung und mir gratuliert hat zum 15. Das habe ich auch gesehen, ja. Da warst du auch nicht so erfreut das von. Das habe ich gesehen. Bitte? Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Das war aber sehr kurzfristig. Es war kurz vor deinem Ende deiner Sendung. Und da habe ich gedacht, es musste auch mal vertragen. Also, Annemarie, ich kann dir da Folgendes zu sagen. Ich weiß, dass der Oliver Pocher sehr polarisiert und dass manche Leute ihn grauenhaft finden. Und viele ihn wirklich, dass er sehr viele Fans hat und ihn sehr bewundern. Ich kenne den Oliver schon länger und ich schätze ihn menschlich sehr und ich finde ihn auch als Entertainer hervorragend. Und daher gehe ich dann auch sehr gerne, wenn ich eingeladen werde, in seine Sendung. Ich gehe auch zu Stefan Raab in die Sendung, den ich auch sehr schätze. Dass man da nicht allen Leuten immer alles recht machen kann, das ist auch klar. Weißt du, das ist dann so eine persönliche Entscheidung auch. Ja, aber ich... Ja, das sowieso. Ne? Das ist ganz klar. Nur weil du so... Die ganzen Themen, die du so hast, du bist so... gehst auf jeden ein, du hast für jeden so süße, so angenehme Worte. Und dann habe ich gedacht, und jetzt da so, weil der kommt ja manchmal so link vor, der kommt mir so ein bisschen vor, dass er, und damit das Schönste war auch noch, ich musste dann nächsten Tag auch noch in der Zeitung lesen. Ich wollte dich ja den Freitagabend, oder ja, war das Freitag, wollte ich ja dich noch anrufen. Da bin ich aber nicht durchgekommen. Ja. Und da war ich so richtig in Rage. Aber gestern war ich schon ein bisschen, hatte sich schon das alles ein bisschen gelegt. Da war ich am Überlegen, sollst du es doch machen? Aber jetzt habe ich gedacht, nein, ich hatte vorher den Vorsatz gehabt, dem Jürgen das zu sagen. Ja, ja, finde ich auch in Ordnung. So also, und alles, ja. Und dass ich eben, weil der... Aber weißt du, was mich natürlich auch freut, ist, dass sein Publikum offensichtlich ja auch, da gibt es eine Schnittmenge, auch unser Publikum hier ist. Dass wir hier in dieser Sendung eben ganz viele Leute vereinen, eben auch die vielleicht seriöseren Menschen und die älteren Leute oder auch junge und schräge Leute. Und das freut mich so, dass das alles irgendwie so zusammenpasst. Ja, und also, ich respektiere deine Meinung. Alle müssen nicht alles immer gut finden und völlig in Ordnung. Und die Meinungsäußerung ist völlig richtig gewesen, dass du dich gemeldet hast, meine ich. Okay. Dafür haben wir dich ja, ne? Annemarie. Für deine guten Worte. Ja. Die du jedem geben kannst. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Es ist sehr, sehr angenehm, die Sendung zu schauen. Ja. Und ich bin auch ein Nachtmensch, ich bin eine Eule. Ja, muss man auch sein für die Sendung. Kann ich dich auch fast immer hören. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Annemarie. Dankeschön. Tschüss. Dir auch, ne? Dankeschön, tschüss. Danke, dir auch. Ciao, tschüss. Ciao. So, eine kritische Meldung um 1.41 Uhr und 41 Sekunden. Und schon geht's weiter mit Melanie. Und Melanie ist 21. Morgen Melanie. Hallo Melanie. Hallo Domian. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar geht's darum, ich habe eine Beziehung. Mhm. Schon seit 6 Jahren. Mhm. Und mein Freund ist von heute auf morgen auf Montage gegangen. Seit 6 Jahren, muss ich gerade mal fragen. Das ist der erste Freund da, quasi, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Mhm. Ja, mein erster richtiger Freund, ja, kann man so sagen. Ja. Und der ist jetzt auf Montage gegangen? Er ist auf Montage gegangen von heute auf morgen, ohne dass ich da irgendwie was von wusste. Hat mir auch nicht so gefallen, aber machen kann ich da auch nicht so dran. Seit wann ist er weg? Seit 3 Monaten. Ja, wo? In Lingen. In Lingen? Ja. In Deutschland oder in Österreich? Nee, in Deutschland. Ja, genau, richtig. Und wie weit seid ihr voneinander entfernt? 120 Kilometer ungefähr. Ja gut, das geht ja noch. Ja, gut. Ich dachte, er wäre jetzt in Norwegen oder Kanada oder irgendwo. Ja, gut, alles klar. Nur das Ding ist halt, er ist halt 10 Tage arbeiten und 4 Tage zu Hause. Mhm. Und wir haben 2 Kinder miteinander. Ach so. Verstehe. Also ihr seid eine Familie. Ja, wir sind eine Familie. Ja. Wir sind eine Familie. Ja. Für die Kinder ist das halt ein bisschen doof. Wie alt sind die Kinder? Meine Kleine ist 3 Jahre alt geworden und meine Große, die ist jetzt 4. Mhm. Und die, meine Kleine, das ist halt so Mama-Kind, so, das ist jetzt halt nicht so, ja, die fragt halt mal so, oh, Papa und dies und das und so. Meine Große, das ist halt so Mama, so ein Papa-Kind, so, wo ist Papa? Und die kriegt das halt schon alles ein bisschen mit. Aber sag mal, wenn ihr so eng zusammen seid und quasi wie verheiratet seid, dann bespricht man da auch so eine berufliche Entscheidung. Warum habt ihr das nicht getan? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Es gab Leute aus meinem Verwandtenkreis, die haben davon mitbekommen. Und mein Freund, der sagte mir das dann auf einmal so von heute auf morgen. So, ja gut, ich gehe jetzt Montage. Ja super. Dachte ich mir so, alles klar, so was soll das jetzt mal? Hatte er denn vorher auch einen Job, der okay war? Nein, hatte er nicht. Ach so. Er hatte gar keinen Job. Nein, hatte er nicht. Er war vorher, da war das alt, er war bis, bei seinem Bruder aushelfen gewesen. Ja. Und er hatte auch ganz gutes Geld mit, verdient und so. Und das war auch alles so okay. Aber eben nur eine Aushilfe. Eben nur eine Aushilfe, ja, aber genau. Da kann man doch eigentlich sagen, ist doch toll, wenn er jetzt diesen Job hat. Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Da freut man sich ja auch drüber. Aber? Es ging halt eben halt um diese Montage so, dass er das halt von heute auf morgen so entschieden hatte. Und also ärgerst du dich darüber, dass er das nicht mit dir abgesprochen hat oder ärgerst du dich über diesen Montagejob? Über beides. Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Ich verstehe nicht, dass er das mit dir nicht bespricht. Er ist immerhin dein Partner und ihr seid eine Familie. Da muss man das ja vorher mal abklären. Mhm. Andererseits finde ich es natürlich toll, wenn er jetzt da einen festen Job hat. Das ist nicht die Welt, 120 Kilometer entfernt. Er ist 10 Tage weg. Okay, dann musst du den Haushalt werfen, aber er ist 4 Tage wieder da, sagst du. Mhm. Was meinst du, wie viele Leute so es in ähnlicher Weise betrifft? Und ihr habt ein festes Einkommen jetzt. Ja, okay. Aber? Ja, aber es ist halt dieses Ding, er hat es vorher nicht mit mir abgesprochen und er hatte das halt aus dem Streit heraus, so für sich entschlossen und fand ich halt nicht so okay. Also seid ihr noch nach wie vor jetzt im Streit? Genau, richtig. Weil er das nicht abgesprochen hat? Ja, weil er das nicht abgesprochen hat und er war halt vorher auch der Meinung, so Arbeit in Ordnung, so ist ja klar, das ist ja logisch. Aber eben halt dieses Ding Montage und so war für ihn vorher auch nicht so. Er sagte auch vorher so Montage überhaupt nicht so für ihn. Okay, kann man das denn nicht vielleicht einrenken, indem man mal einfach drüber spricht, warum er das nicht mit dir vorher abgesprochen hat? Oder verlangst du quasi von ihm, dass er diesen Montagejob wieder an den Nagel hängt? Das auf gar keinen Fall jetzt nicht unbedingt. Aber es stört mich halt, dass er das wirklich jetzt halt einfach nur von heute auf morgen über Kopf entschieden hatte. Mhm. Und meine Tochter, wie gesagt, die ist 4 Jahre alt, das ist ein Papakind und er bringt sie halt abends ins Bett und okay, wenn er dann mal zu Hause ist und sagt dann wie, halt... Wie kann man das jetzt lösen? Ja, das ist halt das Ding. Ja, das ist das Ding. Wie ist denn eure Beziehung eigentlich? Ja, wie ist die? Ja, wie ist die? Abgesehen von der Irritation jetzt durch diesen Job. Wie ist eure Beziehung? Ist sie gut? Ist sie gut? Liebt ihr euch sehr? Seid ihr euch treu? Ja, lieben, ja, auf jeden Fall. Ich liebe meinen Freund sehr. Umgekehrt würde ich sagen, auch genauso. Ja. Nur die Kommunikation, die stimmt nicht. Also bezogen jetzt auch nur auf diesen Fall oder grundsätzlich? Grundsätzlich. Also ihr redet nicht viel miteinander? Ja, genau, richtig. Was solche Sachen betrifft, da redet man halt nicht so unbedingt miteinander. Das würde für mich bedeuten, du bist nicht gerade sehr zufrieden in der Beziehung. Abgesehen mal jetzt von dieser Jobgeschichte. Auch vorher schon nicht. Ja, das kann man so, ja, das kann man so sagen. Hm. Seid ihr euch denn treu? Ja, das auf jeden Fall. Also bin ich auf jeden Fall der Meinung. Also du hast keine Geschichte nebenher mal gehabt und er auch nicht? Ja, da kommt jetzt halt das Ding. Da kommt das Ding? Ja, weil mein Freund ist jetzt halt so auf Montage halt so öfters. Das wissen wir hier schon mittlerweile, ja. Ja, genau, richtig. Und jetzt kommt halt die Situation, ich habe halt jemanden anders kennengelernt. Ach, ja, ach. Wie? Der Typ genau ist gerade mal 3 Monate auf Montage und du lernst schon jemand anders kennen? Ja, das war ja vorher schon mal irgendwie so, also es ist halt öfter so eben, es geht mir halt um dieses Kommunikationsding. Okay, lass uns erstmal klären. Du hast eine Affäre? Genau, richtig. Ach, du hast eine Sexaffäre? Ja, das kann man so nennen. Bist du verliebt in diesen anderen Typ? Ja, irgendwie schon. Ach, das auch noch? Mensch, ja. Das erzählst du mir mal so erst nach so langer Zeit. Das ist doch wichtig, dass ich das weiß. Ja, ich wollte ja nur mal ganz kurz auf deine Fragen eingehen, Mensch, Domian. Ja, aber das ist ja doch ein dickes Ding. Natürlich weiß dein Freund nichts davon. Nee, natürlich nicht. So. Und das ist ja halt jetzt mein grundsätzliches Problem, ihm das erstmal so klar beizubringen. Mein Freund ist 25 Jahre alt. Mhm. Ja, ich bin 21 Jahre alt und diese Affäre, die ich habe, ist 44. Ach, das auch noch. Wobei das ja völlig egal ist, ob der nur 44 oder 24 ist. Da ist ein anderer Kerl, in den du dich offensichtlich am Verlieben bist. Oder schon verliebt bist. Ja, am Verlieben bist oder bin ich schon, ja, kann man so nennen. So geht das natürlich nicht weiter. Nee, auf gar keinen Fall. Hast du in Erwägung gezogen, deinem Freund das zu erzählen? Ja, das ist ja halt mein Problem. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erzählen soll oder kann. Das ist, ja, das ist halt mein Grundproblem. Ja. Also, offensichtlich ist da eine ganze Menge auch verquer in eurer Beziehung. Grundsätzlich, glaube ich, emotional. Sonst würde man nach 3 Monaten sich nicht schon gleich einen neuen anlachen. Ja. Dann kritisierst du bei ihm, dass er nicht mit dir redet. Er hat dich vor vollendete Tatsachen gestellt mit der Montagearbeit. Also da ist vieles krumm und schief. Richtig. Ich finde ja, dass man in einem solchen Fall mit offenen Karten spielen soll. Sollte. Ja. Weil du natürlich dann wird das ganze Ding neu gemischt. Wenn du deinem Typ, also deinem Freund auf den Tisch legst, pass mal auf, ich bin mit allem unzufrieden und irgendwie klappt die Kommunikation nicht und mich ärgert das, ich habe eine Affäre. Dann ist aber alles aufgerüttelt bei euch. Das hat vielleicht zur Folge, dass ihr beide wieder zueinander findet. Das hat aber vielleicht auch zur Folge, dass das alles ganz neu gemischt wird. Ja, und das ist ja halt dieses Problem, weil ich hänge ja auf eine Art auch an meinen Freund. So. Das ist mir völlig klar. Aber du kannst jetzt nicht auf Dauer dir da irgendeine Affäre nebenher laufen lassen. Das geht nicht. Also ja, nee, aber insofern ist da halt das Problem, wenn mein Freund das jetzt mitkriegen würde, dann wäre erstmal sowieso jetzt mal auf Deutsch gesagt Kacke am Dampfen, ne? Zu Recht auch. Vielleicht ist das auch gar nicht schlimm, wenn mal die Kacke am Dampfen ist. Ihr wart sehr jung, als ihr zueinander gekommen seid. Ihr seid 6 Jahre schon zusammen. Ihr habt 2 Kinder. Da ist ja eine Menge passiert. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und da kann natürlich sein, dass da auch so eine gewisse Erlahmung oder Erschöpfung in eurer Beziehung stattgefunden hat. Und dass ihr innerlich schon ein bisschen so dicht gemacht habt. Offensichtlich ist das bei ihm so, wenn er gar nicht mehr spricht mit dir. Ja. So, deshalb darf es jetzt auch mal ein Erdbeben geben. Lass das mal so richtig rappeln im Karton. Indem du sagst, ich habe eine Affäre. Vielleicht wird er ja wach und kämpft um dich. Vielleicht lernst du ihn dann auch ganz anders kennen und ihr findet zueinander. Vielleicht gibt es aber auch so einen großen Streit, dass euch beiden klar ist, dass ihr gar nicht mehr eigentlich mehr zusammen sein wollt. Riskiere jetzt das Erdbeben. Ja, gut. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, aber das Ziel ist, ein klareres und ehrlicheres Leben zu führen. Ja, da hast du ja insofern auch recht. Ja. So gut, aber ja, das ist vielleicht die Angst vor diesem Erdbeben. Ich weiß, Melanie. Die Angst kann ich ja auch nicht nehmen. Das ist auch schwierig, wenn man 6 Jahre zusammen war und dann so eine Botschaft präsentiert. Da hätte ich auch Herzklopfen. Finde ich normal. Ja klar, wir haben auch in den 6 Jahren eigentlich auch eine gute Beziehung miteinander geführt. Ich meine, wir haben 2 Kinder aufgebracht. Umso schwieriger ist es dann. Das glaube ich dir auch. Ja. Ich kann dir nicht mehr sagen, Melanie, als diese Einschätzung. Da musst du erstmal überlegen, wie du für dich überlegen, wie du vorgehst. Ja? Ja. Alles Gute wünsche ich. Okay, Domian. Von Herzen. Domian, kann ich vielleicht noch ein Autogramm von dir kriegen? Sehr gerne. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, das wäre nett. Ja, alles klar. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt blind vor Wut. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die im Moment oder vielleicht schon seit einiger Zeit sehr wütend sind. Die regelrecht kochen, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Da möchte ich gerne mit Leuten reden, die schon mal richtig ausgerastet sind, weil und die etwas Heftiges getan haben aus Wut. Also, ich will mit Leuten reden, die verletzt worden sind, die betrogen worden sind, die belogen worden sind und deshalb wütend sind. So richtig wütend, dass ihr sagt, fühle mich wie blind vor Wut. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen zu diesem Thema, blind vor Wut, unter unserer bekannten Telefonnummer, gerne auch während der Sendung, gerne auch mailen, domian@wdr.de, Stichwort blind vor Wut. So, 1.54 Uhr, Volker, 44, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Volker. Ich freue mich sehr, dass ich mal zu dir durchgekommen bin. Ja, freue mich, dass du da bist. Viele, viele Jahre. Freue ich mich schon. Ich hatte nie gedacht, dass ich das mal in Anspruch nehmen werde. Nun ist es soweit. Was ist denn dein Thema? Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich versuche das so schnell wie möglich zusammenzufassen, was alles so passiert ist. Ja. Ich habe im Spätsommer letzten Jahres eine ganz tolle Frau kennengelernt. Mhm. Hatten ganz viele Schwierigkeiten bei unserem Kennenlernen. War keine Internetgeschichte, so in freier Wildbahn. Und als es dann so halbwegs losging und eigentlich schön zu werden schien, wurde ihre kleine Tochter noch kranker, als sie ohnehin schon war, und ist dann im Dezember verstorben. Ja. 9,5 Jahre alt. Oh je. 2 Monate im Krankenhaus, ich war sehr oft da. Was hat er das Kind denn gehabt? Alcardi-Syndrom, das ist eine ganz, ganz seltene Erbkrankheit, haben nur 500 Kinder weltweit, sind nur Mädchen betroffen, es fehlt die Verbindung zwischen linken und rechten Gehirnlappen. Das heißt, konnte nur Nahrungsaufnahme verdauen und ein Zugang zu ihr war nur über, eigentlich hatte nur die Mutter. Die Mutter wusste also meine Freundin wusste halt nur, was dem Kind fehlt. Mhm. Teilweise auch die beiden älteren Geschwister, aber ansonsten kam da niemand ran, um zu wissen, was der Kleinen fehlt oder nicht. Mhm. Mit dem Tod der Kleinen ist quasi auch unsere Beziehung zu Ende gegangen. Mhm. Sie ist nicht in ein tiefes Loch, sie ist quasi in einen Krater gefallen. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, was so passiert ist und was nicht. Schaue schnell zur Uhr, 1:56. Sie hat die Beziehung beendet, weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren kann, dass ich hier sitze und auf sie warte, ihr natürlich alle Zeit der Welt gebe, verständnisvoll bin, Fürsorge, Liebe, Zuneigung, all das kann sie nicht annehmen. Sie ist will völlig unverbindlich sein. Alles, was ich tue, ist nicht richtig. Ist egal, was ich mache, ich mache es grundsätzlich falsch. Solange die Sachen von ihr kommen, ist es okay. Aber ihr habt noch Kontakt miteinander. Wir haben, das wechselt ständig. Die Amplituden, die nach unten ausschlagen, werden immer größer. Das heißt also, aus einer Trauer heraus ist sie jetzt in eine tiefe Depression verfallen. Sieht das aber nicht. Das ist eigentlich der Grund meines Anrufes. Ich möchte einen Weg finden, weil ich sie unwahrscheinlich schätze. Sie ist ein ganz toller Mensch. Ich habe sie unwahrscheinlich gern. Egal ob nun Freundschaft, Partnerschaft oder eben auch zum allerschlimmsten Falle, wenn nichts mehr übrig bleibt. Von meiner Seite, ich bin 100% offen, ich möchte sie nicht verlieren, ich möchte sie als Partnerin behalten, nicht nur Freundschaft. Sie sagt, dass sie kann nur Freundschaft. Was sagt sie? Sie selbst sagt, sie kann einfach momentan nur Freundschaft werden, wenn überhaupt geben, keine Partnerschaft. Wobei das ja schon mal ein Angebot ist, ne? Das ist schon mal ein Angebot, ja. Und ich sag mal, wenn es denn so sein sollte, ist es auch okay. Es geht gar nicht jetzt um die Geschichte sie und ich, sondern es geht nur um sie und ich möchte dich um Rat bitten oder fragen, was kann ich tun, sie zu einer Therapie zu bewegen? Wenn ich ihr das sage, wenn es ihre Töchter ihr sagen, wenn es ihr Ex-Mann sagt, geht sie wie ein HB mit ihr in die Luft und sagt, ich kann alles, also nicht, ich kann alles, sondern ich krieg das in den Griff, ich bin groß, ich bin stark, ich bin tough, man kann mit mir darüber reden und ich habe kein Problem. Wahnsinniges Problem. Sie hat ein Riesenproblem. Nein, ich sag, das ist ein wahnsinniges Problem, weil du im Prinzip niemanden von außen in eine Therapie hineinschieben kannst. Das ist ein ganz großes Problem, weil die beste Voraussetzung für eine Therapie ist immer zuerst die eigene Entscheidung, ich gehe dorthin. Ja. Wenn man einen Menschen irgendwo hindrängt, ist das meistens schon zum Scheitern verurteilt. Ich wundere mich, dass sie ist doch wahrscheinlich eine kluge Frau. Definitiv. Ja, und sie kann doch ihre eigene Situation auch bespiegeln. Nein, kann sie nicht. Aber sie weiß doch, dass sie sich nicht gut fühlt. Ein Beispiel. Nach vielem Hin und Her, und wir sehen uns immer mal nur am Wochenende, und wenn nur bei mir. Ich darf gar nicht in ihre Homezone kommen, wenn nur bei ihr. Und sie hatte plötzlich letzten Dienstag einen Plan und sagte, Mensch, ich könnte doch schon am Freitag, habe ich frei, und wenn du von der Arbeit kommst, bin ich schon da, und Samstag und Sonntag Motorrad fahren und lalala. Und ich wusste ganz genau, je mehr Zeit verstreicht, umso kleiner kleiner wird dieser Plan, der schmilzt. Und siehe da, Donnerstagabend kriege ich dann die rote Karte für den Freitag. Dann sollte es auch am Sonntag nichts mehr werden und Sonntag vielleicht mit dem Motorrad fahren. Am Samstag konnte ich sie dazu bewegen, doch zu einer Party mitzukommen. Sie hat mitten auf der Tanzfläche angefangen zu heulen, um das Ganze abzukürzen. Ihre anderen Kinder sind wie alt? 16 und 18. Ja. Ist ihr denn die Verbindung zu dir sehr wichtig? Ja, ich glaube schon. Ausgesprochen wichtig? Sie hat mir das am letzten Dienstag seit langer Zeit gesagt, dass ich viel bedeute, dass sie mich nicht verlieren möchte und dass sie doch eine Menge für mich empfindet. Insofern wäre eine Äußerung, dass du vielleicht irgendwann doch in gewisser Weise eine klare Äußerung machst, dass du sagst, dass du das nur erträgst, mit ihr zusammen zu sein, wenn sie sich selbst Hilfe sucht. Hab ich ihr schon gesagt. Und dadurch signalisierst, dass du auch durchaus die Überlegung in dir hast, sie zu verlassen. Vielleicht könnte das aufrütteln. Ein Kollege von mir, dem ist vor 6 Jahren das Gleiche passiert, und der hat gesagt, nur wenn sie ganz in der Gosse liegt und wirklich nicht mehr weiter weiß, dann ist sie vielleicht bereit für eine Therapie. Alles andere ist Mord. Volker, wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Leg mal bitte auf. Das müssen wir noch weiter aufsteigen gleich. Oh, das ist prima. Ja? Du legst bitte auf, wir melden uns gleich wieder. Ich bedanke mich. Okay, tschüss. In der Technik, Mandy Pietschmann. Unser Thema morgen heißt Blind vor Wut. Wer von euch ist blind vor Wut, war blind vor Wut? Ab 0 Uhr anrufen, um 1 sind wir hier. Bis dahin, tschüss.